Go-Go Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo Radio. Im Muttergebäude beim Mutterfunk. Pogo Radio. Die wöchentliche Dosis Punkrock, Anarchie und Bier. Pogo Radio. So gut. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuderfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 19.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind jetzt hier gerade live im Stream bei punkrockersradio.de. Und neben mir sitzt die Pia, frisch aus Berlin zurück. Ja, aus dem Wochenende. Ja. Gerade, du bist gerade mit dem Auto von Berlin hierher gekommen. Genau. Inklusive noch einem Küchlein. Ja, halt mal in die Kamera. Genau, halt mal in die Kamera. Das ist ein veganer Kuchen, sieht aber aus wie so ein fürs Pückler-Eis. Nein, das ist der Tresor halb durchgeschnitten, was man vorne so sieht, mit dem Nougat und mit dieser Schoko, was da so rausläuft. Und der andere ist der Indianer. Und dann haben wir gedacht, wie lustig. Wir fahren jetzt zurück nach Berlin und haben hinten einen Tresor und einen Indianer im Auto, weil wir haben nämlich keine Leute mit der Mitfahrgelegenheit mehr gefunden. Aber ein Tresor und Indianer ist mitgefahren. Ich finde es aber erstaunlich, dass du dann pünktlich zur Sendung gekommen bist. Also du konntest ja nicht erahnen, dass ihr pünktlich von Berlin aus, wenn er da startet, dass er dann pünktlich hier seid. Ja, ich war ja auch schon früh. Ich war ja schon 13 nach hier. Sollte um halb da sein. 13 nach, ja genau, 13 nach warst du da, aber du hast ewig lang gebraucht mit dem Aufzug. Genau. Ja, also dann pünktlich. Ah, das passt. Bei Berlin Wahnsinn. Muss man ungefähr immer so gucken bei Maps, wie lange man wirklich fährt und dann nochmal 2 Stunden draufhauen. Wir sind um 12 losgefahren. Ja. Ja, zum Glück gibt es ja keinen Stau hier rund um Köln. Doch, vor ein paar Stunden gab es ja noch irgendwie, haben sie alle Straßen außenrum gesperrt. Und auch das Wohnhaus hier, also dieses Hochhaus, wurde evakuiert. Und ich habe schon gedacht, ich muss heute Nacht irgendwo in einer Turnhalle, in irgendeiner stinkigen Turnhalle pennen, auf irgendwelchen Matratzen. In Containern, ne? In Containern. Irgendwo muss ich pennen und ich kann diese Sendung hier nicht ausstrahlen. Also ich konnte mich auch kaum vorbereiten, weil ich die ganze Zeit nicht in diese Wohnung kam. Aber es hat doch noch alles geklappt. Danke an den, wie heißen die Typen da, die da mit diesen dicken Anzügen. diese Bomben entschärfen. Keine Ahnung. Bombenentschärfer. Ja, sowas. Wahrscheinlich. Bomben. Ja. So heißt die bestimmt. Ja, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich dich eingeladen habe, sondern... Weil ich Kuchen vorbeibringen wollte, genau. Wir wollen uns auch nicht über Veganismus unterhalten. Weil das, die beiden Kuchen sind nämlich übrigens vegan. Würde man ihnen gar nicht ansehen. Nee. Ja. Veganer, habe ich gedacht, die sehen anders aus. Nee, du bist hier wegen, du willst die Konzertgruppe, Pia, die Pia-Konzertgruppe vorstellen. Ja, Pia heißt die nicht, die heißen PIA. PIA, ja. Genau. Und ich heiße halt Pia, ne? Ist fast das Gleiche. Zufälle gibt's. Ja, Zufälle gibt's. Wobei ist er trotzdem so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen. Ich organisiere oder veranstalte ja schon seit Jahren Konzerte in Köln. Und irgendwann ist mir meine Konzertgruppe so ein bisschen abhanden gekommen, weil die Schlawiner keine Lust mehr hatten. Und dann war ich irgendwie noch alleine da und hatte dann immer mal so Freunde noch gefragt, ob die mir dann irgendwie helfen. Und dann hatte ich das dann immer PIA genannt. Das zieht sich ja eigentlich dann wie so ein roter Faden durch diese Konzertgruppe, weil du wolltest ja auch mit den zwei Mitkonzertgruppenleuten hier auftauchen. Und die sind nicht genau aufgetaucht. Eigentlich wollten wir zu dritt kommen. Wir sind nämlich eine Konzertgruppe, die nicht nur von den meisten Leuten jenseits der 30 ist, was finde ich ja auch so bei Punk-Konzertgruppen nicht immer so üblich ist. Also es ist ja eher auch so eine Sache, dass man zwar immer noch weiterhin so auf Konzerte geht, auch mit jenseits der 30 und 40, aber dass ja so das Engagement dann oft immer so ein bisschen runterfällt, gerade, sage ich mal, so dieses ehrenamtliche Engagement. Also ne, weil Konzerte veranstalten, ich meine, das kostet mich teilweise eher mal Geld, wenn man dann denkt, ups, war jetzt doch nicht so toll gelaufen von der Besucherzahl, na gut, dann spendiere ich halt das Frühstück, muss ich der Band jetzt nicht noch mehr abzwacken. Und natürlich auch so die Energie, ne? Die man so ein Wochenende, also ich meine, ein Konzert veranstalten, ist halt schon auch ein ganzes, also 24 Stunden, ne? Also von Getränke morgens annehmen bis irgendwie putzen, einkaufen, ja, das kriegst du ja noch, genau, kochen, irgendwie auch schon die ganze Zeit da sein. Und ich meine, wer selber auch mit Bands oder sowas mal unterwegs ist, ich meine, das ist dann auch manchmal echt öde, man hängt dann ab 18 Uhr so im Laden rum, irgendwie die Band ist vielleicht auch noch fertig, müde, hungrig und dann natürlich noch zu dieser Abend, also es ist alles immer super, man fragt sich auch immer, warum mache ich das, aber eigentlich ist es, denkt man sich. Ja, dann macht man es immer wieder, ne? Ja, macht man es immer wieder. Ja. Und da muss man natürlich, ne, damit nicht so viel Verantwortung auf einem liegt, ja klar, also eine Konzertgruppe haben halt mit verschiedenen Leuten, wo man da auch mal so diese Verantwortlichkeiten abgeben kann, also das, also ich organisiere nicht mehr jedes Konzert, aber helfe halt dann gerne, was aber dann schon mal eine andere, sag ich mal, ein anderer Zeitrahmen ist halt, wenn man auch mal sagt, okay. Also es werden ja immer Leute gebraucht für die Theke, für die Kasse und zum Putzen Sound. Auf jeden Fall auch. Ja. Sound ist ein großes Problem bei uns. Ne? Wir sind eine Konzertgruppe, in der ziemlich viel Frauen sind und leider, keine Ahnung, wir arbeiten dran, gibt es dann, also wir wollen eigentlich nur nicht, dass diese Klischees entstehen, dass so Frauen das machen, Sound wäre schön, genau, kochen und Theke, sondern das ist ja eigentlich, geht ja eigentlich darum auch, ne, dass man Frauen in der Punkszene und so, auch wenn die aktiv sind, stehen viel zu sehr im Hintergrund, also leider auch aus so einer komischen Bescheidenheit heraus. Gibt auch nicht so viel. Gibt auch nicht so viel. Ja, geht, finde ich. Wird immer mehr. Bei den Jungen ist das schon echt fast 50-50. Ja. Aber immer noch, ne, dass sich Frauen, also gar nicht, weil ich sage, dass die Männer sich vordrängen, aber dass man irgendwie, das habe ich immer gesagt, wir müssen hier mal ein bisschen uns aktiver positionieren. Ja, und deshalb gibt es die Konzertgruppe. Zum Beispiel. Ja. Und weil man auch gerne Konzerte organisieren will. Ja, cool. Also es gibt ja unheimlich viele Bands, die wollen ja in Köln spielen. Ihr macht ja Konzerte in Köln. Genau. Also AZ Köln. Und noch der andere Laden. Und der andere Laden, den die anderen Leute hier in Köln alle kennen sollten. Ja, sollten. Ja. Nee, leider immer noch nicht alle, ne? Und denkt, was machst du denn? Ja, aber alle? Es ist immer voll eigentlich. Ja, ja, ja. Genau. Also ich war letzten Samstag drin, war auch wieder ratzevoll, ne? Ja. Also brauchen wir sich nicht beschweren. Ja. Es liegt halt auch daran, weil es halt wenig Alternativen gibt in dem Bereich. Ja, da ist man in Köln ja leider, wenn man auf DIY-Konzerte steht, nicht ganz so verwöhnt. Also ich war jetzt das Wochenende in Berlin und da ist ja eine Fülle wirklich an Läden, also auch gute Läden. Mhm. Und das ist natürlich in Köln schon ein bisschen anders halt. Was natürlich aber auch auf der einen Seite ein bisschen einfacher ist, weil man hat ja eigentlich nur zwei Läden, wo man, oder drei Läden, wo man mal wirklich so nachschaut, quasi, was geht. Ha. für kleine Konzerte. Ja, ja. In Köln ist dafür so, dass man, dann geht man dann halt auf das Konzert, und in Berlin ist halt so, da geht man dann auf 3 Konzerte an einem Abend und dann hat man trotzdem nichts gesehen. Ja. Ah, Nils hat sich gerade beschwert. Was? Nils, den ja auch mal viele kennen, der ja auch gerne Gast im Pogo-Radio ist, war nämlich auch bei PIA, ist aufgrund des Alters ausgestiegen. Bei uns gibt es nämlich eine Altersbegrenzung. Nee. Er hat alles dafür getan, uns Frauen zu pushen. Ja, stimmt. Er hat auf jeden Fall uns mal erklärt, wie der Sound geht. Wir haben es aber wieder vergessen. Ja, der Nils macht ja auch Sound, ne? Genau. Habe ich schon öfters deine Regeln gesehen. Genau. Der Nils war auch früher bei PIA. Und warum macht er nicht mehr mit? Er hat die Altersgrenze erreicht. Ach so, ist zu alt. Genau. So hässlich. Und genau. Er hat die Frauen so gepusht, dass sie ihn rausgepusht haben. Aber ja, nicht so hässlich für Pogo Radio, als er ist hier gern gesehener Gast. Ja, machen wir musikalisch weiter. Das war gerade eben Autistic Youth. Warum hast du das Lied dir gewünscht? Ich habe meine Playlist so zusammengestellt von Bands, die ich dieses Jahr gesehen habe. Auch immer nur in unseren kleinen Läden, im AZ und in dem anderen. Und Autistic Youth hätte ich total gerne gesehen, aber die haben leider nicht in Köln gespielt. Die haben es nämlich von Paris, glaube ich, sind die direkt durch nach Berlin gefahren und haben nicht mal irgendwo hier in der Ecke, wäre ja auch mal Münster oder sowas, mal notfalls okay gewesen, haben die irgendwie gar nicht angehalten. Kam mir vor. Oder ich konnte nicht, kann auch sein. So, wenn es während der Woche spielen, kann ich meistens auch nie woanders hinfahren, in andere Städte. Apropos Paris, ne? Youth Avoiders kommen doch auch aus Paris, oder habe ich da jetzt gerade irgendwie. Genau. Ah, super, das habe ich gar nicht extra gemacht. Youth Avoiders sind aus Berlin, genau. Ja, Paris. Aus Paris. Ja. Genau. Das ist ja so eine typische Frauenstadt eigentlich. Genau. Ne? Bei Autistic Youth haben auf jeden Fall mit einer Band, die gleich noch kommt, hatten die nämlich in Paris gespielt. Da habe ich gedacht, oh, was für ein Traumkonzert. Aber jetzt kommen halt Youth Avoiders aus Paris. Ja. Sehr egal. Hauptsache die Stadt stimmt. Ja, okay. Youth Avoiders mit Affliction oder Affliction? Eins und beiden. Avoiders aus Paris. Ah, ist ein schönes Klavier oder was es ist. Orgel? Orgel, ja, genau. So was, ne? Ich sehe ja gerade Pulle, punkname.de gab mir diesen geilen Namen. Da kommen wir fast schon zur nächsten Band. Nils hat es ja auch schon angekündigt, dass Freitag schwule Nuttenbullen im Sonic spielen. Und ich bin immer ganz neidig auf den Punk-Namen der Bassistin, Paletten-Paula, finde ich super. Ja. Paletten-Pia würde auch total gut passen. Ne? Ja, da habe ich mir gedacht, oh, das ist ein super Name. Ich würde auch gerne, weil ich heiße ja, ich bin ja immer die Pia Zahl. Hat was mit dem Zählen zu tun? Warum? Kraftzahl? Achso, warum musst du zählen? Nee, total lustig, weil als Kind hatte ich immer einen Zählzwang. Ehrlich? Mhm. Genau. Sind so diese Neurosen, die man jetzt hier so... Also du hast immer gewusst, wie viel Kinder in der Klasse sind? Nee, ich habe das anders gehabt. Also ich brauchte immer 4 Zahlen und habe da mit denen immer so lange rumgerechnet, bis da eine 8 oder eine 4 rauskam. Da muss ich ja wahnsinnig gut in Mathe gewesen sein. Ja, aber trotzdem bin ich nur Sozialarbeiterin. Und deswegen bin ich nämlich die Zahl. Manchmal fragen mich nämlich die Leute, wie die Zahlen, sag ich immer, nein, wie der Graf. Weil der Graf in der Sesamstraße, ja, kenn ich, ja. Deswegen, ne, weil Vampire haben ja einen Zählzwang. Und wenn du nämlich mal von einem Vampir angegriffen wirst, musst du einfach einen Sack Reis umkippen, weil dann fangen die erstmal an, die Reiskörner zu zählen, dann bist du safe. Das sind so Informationen, das höre ich heute zum ersten Mal. Also, Wahnsinn. Gut, haut mich um, ja. Ja, eine Zahl, Paletten. Paletten kann man schon auch gut zählen. Ja. Passt auch genügend Sack Reis drauf halt, ne? Auf so eine Palette. Ja, schwule Nuttenbullen, spielen die wirklich am Freitag? Ja, die spielen beim Hellfire Radio Geburtstag oder sowas. Die anderen weiß ich nicht, aber schwule Nuttenbullen finde ich super. Ne? Weil Mittelmaß macht nur Mittelspaß. Ne? Du schreibst von hier und ich. Schlips ist dran heraus. Was übrig bleibt, ist letzter Schrott verloren und trivial. Unkorn und Schaban sprengen Grenzen des Geschmacks. Was übrig bleibt, ist setzendes Mittelmaß. Die Psychotherapie verfehlte wieder den Transfer. Die Reflektion verwandelt sich in Sinn. Die ich ja immer gerne verwechsel mit Scheiße, die Bullen kommen. Aber sind das jetzt die aus Düsseldorf oder was? Oder nein, wie? Oder die sind doch aus Köln, die schwule Nuttenbullen. Schwule Nuttenbullen sind aus Köln, das ja. Sollen sie mal endlich mal in die Sendung kommen. Also, Sollen sie mal endlich in die Sendung kommen? Ja, ruf mal die Paletten-Paula an. Ja, mach du das mal klar hier. Die kommen aus Köln. Die waren vorher hatten die noch nicht so eine Indie-Band, Please to Meet You oder sowas. Und der Drummer, der Schlagzeuger, der hat dann auch mal bei Kirmes gespielt. Aber ich weiß gar nicht, wie das bei denen gerade aussieht, ob die gerade einen Schlagzeuger haben oder nicht. Die sind auch ganz gut. Ja, sind ganz lustig. Der Chrissy hat einen großen Bart, dafür, dass er in der Punkband spielt. Und geht am Wochenende gerne ins Heinz Gaul. Heinz Gaul, das ist so eine Techno-Club. Ach, deshalb kenne ich das nicht. Ja, genau. Nee, wenn du vom Sonic Richtung Underground dich noch schleppst, dann ist da ja rechts immer so ein Laden, wo so eine, also nicht Live Music Hall, also auf der Vogelsang, aber so eine unwahrscheinlich große Schlange ist. Ach. Ja, das ist so ein dicker Techno-Club. Ja. Der quasi, weiß nicht, ist ja von den Leuten von der Papierfabrik. Also sowas war, was einem nicht interessiert, weil die um 5 Uhr noch Eintritt verlangen. Mm. Was ja im Underground nicht ist. Was, aber nicht für das Underground spricht. Man muss trotzdem nicht dahin, auch wenn es keinen Eintritt kostet. Mm. Ja. So. Ja, nochmal zurück. Ich muss noch ein bisschen amtlich werden, ne? Weil das Thema ist ja die Pia-Konzertgruppe. Mhm. Wie hat man das jetzt zu verstehen? Dürfen da nur Frauen mitmachen? Nein, oder wie, oder? Natürlich nicht. Nicht. Also ich denke mal so wer jetzt das mit anhört, egal in welcher Stadt, so, also wer gerne Konzerte veranstalten will, geht natürlich am besten in die Läden, wo Konzerte stattfinden. Und dann meistens kriegt man auch schon mit, welche Leute denn so verantwortlich sind. Das sind nämlich auch nicht immer Leute hinter der Theke oder sowas, weil zum Beispiel Läden natürlich auch einfach, so wie der Sonic oder sowas, auch einfach laufen und ihr Personal haben, aber das kann auch teilweise in selbstverwalteten Läden so ein bisschen sein. Und ein guter Einstieg in eine Konzertgruppe ist halt immer, dass man fragt, ob man einfach mithilft. Kann am Anfang, ne, damit die Leute, bevor die Leute einen kennenlernen, auch manchmal mit den undankbareren Aufgaben sein, halt, ne, also von Aufräumen bis sonst, aber auch Kochen und so. Und ja, ich sag mal, eigentlich ist man immer relativ schnell drin. Und dann geht's halt darum, dass man quasi Bands an Land zieht. Also ich meine, oft wird man ja eh schon angeschrieben. Und oft, sobald eine Konzertgruppe läuft, wo man regelmäßig Konzerte veranstaltet, dann ist man ja doch dann irgendwie in Verteiler oder die Bands teilen sich auch teilen sich aus, wer wann wo Konzerte veranstaltet. Ja, und natürlich immer die andere Möglichkeit, finde ich auch, dass man immer Bands anschreibt, auf die man halt Bock hat. Jetzt hören ja auch Bands mit und die wollen ja auch alle gern in Köln spielen, weil in Köln Auftritte sind ja sehr schwer zu bekommen, so wie ich mitgekriegt habe. Ich glaube, Sonic Ballroom hat ein Jahr lang irgendwie schon alles ausgebucht, jedes Wochenende und jeden Tag. Und auch andere Konzertveranstalter klagen, dass sie irgendwie überschwemmt werden mit Anfragen. Mit Anfragen, ja. Also klar, wir machen das so, also wir sind ja schon eine bisschen ältere Konzertgruppe und bei uns ist das Energielevel manchmal ein bisschen unten. Also die meisten Konzerte, die ich veranstalte, muss ich sagen, sind schon Leute, die ich kenne. Also so Bands. Also ihr reagiert jetzt nicht auf Anfragen, die Band ist gerade auf Tour und braucht jetzt mittwochs noch irgendwie einen Termin in Köln, weil sie da auf gerade durchfahren. Also, da funktioniert er jetzt nicht. Nee, das muss ich sagen. Also so klar, wenn man jetzt die Band irgendwie kennt und mag, dann springe ich da auch mit drauf. Aber so während der Woche mache ich zum Beispiel total ungern Konzerte, weil ich ja dann auch am nächsten Tag einen Urlaubstag nehmen muss, weil ich ja auch arbeiten gehe. Mhm. Das haben wir auch quasi bei uns so in unserer E-Mail oder sowas und in unserer Information, dass wir halt sagen so, wenn wir Bock auf eure Band haben, melden wir uns. Yeah. Also bei Anfragen, also es kommt aber auch immer darauf an, wo ich sage, manche Bands präsentieren sich natürlich auch sehr schlecht. Also entweder mit seitenlangen Informationstext, der mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Ich finde auch dieses Shared Stage with, das ist mir auch relativ, also mit wem man die Bühne schon geteilt hat. Ach so, ne? Das ist mir auch relativ latte, also weil ich auch gerne kleine Bands veranstalte, wenn ich die gut finde. Also so, ne? Und ich denke mir so, Vorband in irgendwas, sagen wir mal, Vorband von Boys Sets Fire in Mannheim gewesen zu sein, das sagt mir auch nichts. Also was das halt bedeutet, weil ich meine, hier in Köln gibt es ja auch genug Bands, die mal im Underground bei größeren Bands als Vorband spielen und ich finde, das ist kein Qualitätsmerkmal. Ja, man kennt sich ja aus, man weiß, wer was hört, also wie viele Leute dann kommen. Ja. Also, wenn eine Band halt keinen Namen hat, dann kommt wahrscheinlich auch kein Schwein. Ja, also genau, natürlich muss man manchmal auch gucken, also ich finde, man sollte eigentlich nie gucken, so lass uns jetzt eine Band veranstalten, weil die zieht. Also, dass man sagt, das ist so ein Kriterium. Genauso, dass man auch sagt, wenn man eigentlich Lust auf eine Band hat und denkt, also da kann man ja auch schlau sein. Also ich finde auch als Band muss man auch gucken, wie man tourt, als wie man unterwegs ist, finde ich, als was für ein Paket. Weil ich immer denke, so komm, meistens eine Band dazu packen können wir immer noch halt, ne? Mhm. So, oder was suchen, was halt so passt halt. Ich mag das auch ganz gern, wenn die Konzerte so ein bisschen gemischter sind. Also ich habe auch kein Problem, irgendwie eine Punkband spielen zu lassen und danach mal was Metallicheres oder sowas. So, mhm. Ich finde das auch manchmal ganz lustig, als wenn man irgendwie so viermal hintereinander so den gleichen Punkkram oder sowas kriegt. So, das ist aber dann auch wieder so Geschmackssache. Was hat denn der Nils da? Doch. Ja. Nils, was meinst du denn damit? Ja. Ja. Ganze Sätze schreiben im Chat. Ja, und ja, also ich denke mal, also ne, wenn man so eine Band überhaupt nicht kennt, wenn die keine Links schicken, das ist mir auch ein bisschen zu anstrengend. Also ich google keine Bands, also ist schon immer ganz gut, dass die mir irgendwie Links schicken zu Musik, ne, oder zu Videos so. Yeah. Weil, ja, dann kommt es vielleicht doch mal drauf, dass man denkt so, ach komm, es passt gerade so, ich klick mal drauf und denke so, das finde ich irgendwie gut so. Ne. Ja, das hat halt was mit den Medien. Achso, Nils sagt, Leute ziehen ist wichtig. Ja. Genau. Ja. Natürlich ist das gut, ne? Wenn viele Leute da sind, finde ich super, ja, ist der Laden voll. Also würdet ihr jetzt mal eine Band machen, die sich jetzt bei euch sozusagen anbietet, die eigentlich ein bisschen größer sind und ihr wisst, da kommt unheimlich viel, ne? Und die macht auf jeden Fall auch mal eure Kriegskasse voll, ja, dass ihr auch mal wieder euch ein paar Flops leisten könnt. Also es kommt dann natürlich auf die Band an. Ich sage immer so, mal, wenn mir die Band nicht gefällt, ich aber generell eigentlich weiß, das ist keine Scheißband. Ja. Dann sage ich, ist es immer noch okay, beziehungsweise ist man ja auch dann mit Konzertgruppen vernetzt und sagt, sollen wir das nicht zum Beispiel für den Laden machen, weil uns das ein Polster bietet, ne? So ja, generell. Ja. Weil das ist natürlich total interessant so, ne? Dass man auch zu Zahlen vergleicht und in Anführungsstrichen ne, so wie viele Leute sind gekommen und eigentlich soll das ja gar nicht so sein, weil ich meine, es gibt so viele Kriterien. Also ich hatte mal ein Konzert veranstaltet und da hat es ab 18 Uhr eigentlich angefangen zu regnen wie aus Eimern halt und ich wäre glaube ich auch nicht vor die Tür gegangen, wenn ich nicht da hätte hingemusst. So. Ja, und es gibt so viele Faktoren halt. Oder manchmal einfach spielt dann doch noch woanders eine Band und lass es auch einfach mal in Düsseldorf sein, wo dann auf einmal dann die Leute doch dahin fahren. Also das ist halt immer schwierig. Und ja, also ich finde so für einen selber, finde ich, soll man immer ein gutes Gefühl haben, halt, wenn man die Sache veranstaltet. Also auch genau aus dem Grund, weil wir es halt nicht beruflich machen halt. Das ist ja, halt da kenne ich auch viele Konzertveranstalter, die dann auch mal zurückgreifen auf die gleichen Bands, weil sie mit denen halt gute Erfahrung über die Zeit halt auch schon fast schon befreundet sind und wissen, die sind ganz knuffige Jungs und Mädels und mit denen kann man ja alles locker machen. Ne? Finde ich aber auch wichtig, weil ich irgendwie auch sage, so, ich bin keine Dienstleisterin oder unsere Konzertgruppe sind kein Dienstleistungsunternehmen, was in dem Sinne Pennen, Essen und Sound und Wegräumen halt bereitstellt, sondern ich meine, wir investieren ja total viel von unserer Zeit halt, ne? Und auch, wie gesagt, auch von so einer Energie, weil nach so einem Wochenende, ich habe zum Glück immer erst montags, fange ich erst mittags an zu arbeiten, aber ich bin echt froh, dass ich da quasi immer mal bis 10 Uhr pennen kann und nicht am Montag schon um 7 Uhr aufstehe, weil der Sonntag dann bin ich dann quasi oft so ab 19 Uhr oder sowas im Bett, ne? Wenn man dann, man geht ja auch oft noch mit den Bands feiern, was irgendwie auch nett ist, und aber dann muss man dann doch auch früh hin, weil die dann weiterfahren müssen und aufräumen und ne, dann bin ich so, warum mache ich das? Ach, weil es toll ist. First World Problems, ne? Ja. Ja. Genau. Genau, wir hatten ja gerade hier schwulende Nuttenbullen und der Nils hat uns nochmal darauf aufmerksam gemacht, weil am Freitag ist ja Hellfire Radio Geburtstag und da spielen auch KSM 40 und die Mofa-Bande und deswegen gibt's jetzt Mofa-Bande. Mit dem Lied Kleine Stadt. Lieber mit Frauen, kriegst du Spitz, du kennst Bands, von denen hab ich noch nicht mal gehört. Glück auf Grüße aus, dann mit mir. Die Stadt so klein, du lässt und nicht. Die Stadt so klein, du lässt und nicht. Die Stadt so klein, du lässt und nicht. Die Stadt so klein, du lässt und nicht. Mofa-Bande. Ja. Ich glaube, die organisieren ja auch Konzerte, ne? Also die Leute, die in der Band sind. In Bonn, glaube ich. In Bonn, ja. Im Kult 41. wieder fast zu spät. Ja, genau. Muss ich sagen, muss ich passen. Ich habe gar nicht so einen Kontakt zu denen. Vielleicht kann der Nils uns ja über den Chat ein bisschen aufklären. Der ist ja mit dem Daniel hier Mofa-Band ein bisschen enger. Der Nils will wieder Werbung machen. Ne? Das Donnerstag ist Punk-Kneipe im Sonic Ballroom. Legt er auf? Wahrscheinlich. Irgendjemand legt auf. Ich meine, auflegen in der Punk-Kneipe, also Punk-Musik auflegen, ist eh totaler Quatsch. Da hängst du dein Handy an die Stereoanlage und dann ist gut. IQ-Shows heißen die. Ja, ich bin auch Fan von Playlists, da muss man sich keine Gedanken. Das ist alles so überbewertet. Ja, wenn sie da irgendwie und dann noch von CD. 30 Kilo Platten anschleppen, ne, und dann irgendwie so auf wichtig tun. Außerdem muss ich ja sagen, da muss ich auch wieder zum Beispiel eine Plattensammlung zu haben, ist ja auch ein quasi vom Prinzip ein Privileg, ne, was man sich ja erstmal leisten muss. Beziehungsweise kann, habe ich mal, als ich in Berlin gewohnt habe, ist mal meine Wohnung abgebrannt. Und dann hat man mal gemerkt, so hups, jetzt ist irgendwie total viel weg und dann bin ich auch reisen gegangen und so. Und man hat zwar Geld von der Versicherung bekommen, aber das habe ich in Reisen investiert. Mhm. Und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, so natürlich ist es schön, so Musik zu haben und so, aber trotzdem merke ich, gerade was alles so rauskommt, das kann man sich ja, also die Musik, die ich höre, ich könnte nicht so viel Musik hören, wenn ich mir das alles kaufen müsste. Ja, das wäre für mich unmöglich. Oder wir würden da wieder hier mit Kassettenrekorder und Platten... Das ist aber auch ein Zeichen der Zeit, dass es halt jetzt so ist, dass man sich alles irgendwie mit ein paar Klicks im Internet runterziehen kann oder da anhören kann. Also du bist ja schneller bei irgendwie im Internet und bist bei der Band und bei dem Lied, das du gerade hören willst, als wenn du jetzt eine Plattensammlung hättest und du mischst die Platte suchen, wo das Lied drauf ist. Ja, ja. Klar, ich finde manchmal merke ich, genau, wenn du natürlich eine Plattensammlung hast, dann fängst du halt an durchzusuchen und denkst, ah komm, das mache ich. Ich merke, dass ich manchmal im Internet total einfallslos bin und immer das Gleiche manchmal höre, auch gerade wenn du dann so, gut, so bist du so bei Bandcamp, gehst du vielleicht über die Plattenfirmen, ist ja alles so ähnlich, oder auch mal so bei Spotify ist man ja auch, dann kriegt man ja dann so Bands vorgeschlagen, so ähnliche und manchmal denke ich so, ja nett, jetzt habe ich nochmal was Neues kriegen, und manchmal denke ich mir so, oh, könnt ihr mich nochmal bitte hier aus dieser Schleife rausholen, immer diesen gleichen Bands. Also ist halt so beides, ne? Aber ich merke auch, wenn wir auch mal so Partys oder so veranstalten, finde ich es dann doch echt angenehm, dass so zum Beispiel diese DJ-Programme oder diese Auflegeprogramme, kann eigentlich jeder Depp nach einer Einweisung von 5 Minuten bedienen halt. Ne? Und ja, das ganze DJ-Ding ist eigentlich nur dann interessant, wenn du dann halt das als Instrument benutzt mit den Plattenspielern. Ja. Na, so wie so ein Techno-DJ. Ja, oder wenn du diesen Kork hast oder sowas, wo du da irgendwelche Loops und Schleifen und dann hören sie dann die Geschwindigkeit und dann wird es angepasst und hin und her. Ne? Also das ist ja schon eine hohe Kunst, das ist ja so wie ein Instrument, aber wenn du Platten auflegst, dann läuft halt 1, 2, 3 vor und dann geht's los. Ne? Ja. Da kannst du dich irgendwie ein Lied ins andere blenden, das geht halt nicht. Also ich finde, was immer noch so einen guten DJ ausmacht, ist, dass er wirklich so die Stimmung natürlich so einfängt. Also manchmal ist mir erstmal aufgefallen, man geht irgendwo so hin und denkt so, ach ja, komm, eigentlich ganz coole Musik und man tanzt und tanzt und irgendwann denkt man so, es ist auch erst 2 Uhr, warum wird jetzt gerade so die Tanzfläche so leer gespielt? Ja. Halt, ne? Also mit Musik, so, die entweder keiner mehr hören will, weil sie so ausgelutscht ist. Das sind halt rotzbesoffene Narzissten, die halt einfach nur ihre Lieblingslieder laufen lassen wollen und allen Leuten aufdrängen. Ja. Und dann kommt halt sowas raus. Ja. Herr mit der guten Musik, sagt der Toni Marone. Nee. Toni Macrone sagt Herr mit der guten Musik. Ja. Ja, super. Dann hör mal deine Platten an, deine guten, ne? Genau. Wenn du gute Musik hören willst. Zeig die mal. Ja. Nein, die nächste Band ist auch gut. Ich bin total Fan von denen. Ja, genau. Die habe ich im Sommer im AZ gesehen. Mhm. Neighborhood Brats, so eine Punkband aus San Francisco. Und ich bin total Fan von der Sängerin. Nicht, weil es eine Frau ist oder so, aber ich finde, die hat zu jedem Lied einen anderen Tanz und jeder Tanz ist bescheuerter als der davor. Ja, leider sieht man sie jetzt nicht tanzen. Sieht man sie jetzt leider nicht tanzen. Beim Lied Total Dementia. Total Dementia, ja. Sleeping Neighborhood Brats hier im Pogo Radio. Auf 105,4 oder 89,6 im Bermuda-Funk oder live gerade bei Punkrockers Radio. Ja, worüber können wir uns jetzt unterhalten? Ach, ich könnte noch, weil du ja auch Sozialarbeit studierst, könnte ich dir mal was Soziales fragen, ne? Ja. Weil du ja vorher schon gemeint hast, es gibt ja so wenig Frauen in der Punk-Szene. Mhm. Warum das so ist, das müssen wir jetzt nicht ausklabustern, aber auf jeden Fall ist es doch so, dass die wenigen Frauen, die in der Punk-Szene sind, schon aufgrund ihrer, weil es halt so wenig sind, haben wir schon einen besonderen Status, also werden schon bevorzugt. Inwiefern weil halt, bevorzugt? Ja, erstmal, weil halt die meisten männlichen Mitglieder der Punk-Szene heterosexuell sind. Okay. Und auf Frauen stehen. Und halt deswegen halt bevorzugten rangeben. Zum Beispiel, du bist jetzt hier in der Sendung und es kommt selten vor, dass Frauen bei mir in der Sendung sind. Aus dem Grund, weil es halt auch wenige Frauen gibt, die sich dafür interessieren. Und auch nicht in der Sendung wollen, weil sie auch kein Interesse dran haben. Ja, ich meine, vielleicht hat das was, sage ich mal, so mit dieser Aktivität und Passivität zu tun. Und dann ist halt, zu Ende erzählen. Und dann ist halt so, dass dann halt die Sendungen dann halt auch, sehe ich ja in der Statistik, dann halt auch mehr gehört werden. Wenn Frauen mitmachen. Ja, als wenn dann halt irgend so ein langweiliger Punkstelle-Nils da hockt. Also, also nicht langweiliger Punkstelle-Nils, sondern halt, weil er halt irgendwie jetzt sexuell jetzt nicht so interessant also ist ja wie eine Frau im Allgemeinen. Eigentlich ist es ja irgendwie so blöd, weil man sagt ja so, ne, also ich meine, ich habe ja auch ich bin noch nicht fertig mit meinem Sozialarbeitsstudium, aber ich habe mich auch in meinem Studium auch so ganz gerne immer mit Gender-Theorien oder auch im Vorfeld beschäftigt, weil eigentlich sagt man ja, gibt es überhaupt keinen Grund, warum Frauen nicht aktiv in der Punk-Szene sind. Ne? Also klar, also weil im Endeffekt haben wir ja die gleichen Fähigkeiten, um Instrumente zu spielen und ein Konzert zu organisieren. Das ist auch eigentlich sehr geschlechtsunabhängig. Und sonst sage ich immer, wenn es um irgendwelche Sachen gibt, sagen wir mal Bühnenaufbau, was ja bei uns alles nicht stattfindet, man kann sich ja auch als, es gibt ja auch diese Fähigkeit, dass wir soziale Wesen sind und uns organisieren. Also wenn ich jetzt eine Box nicht schleppen könnte, wo sind eh auf Rollen, dann hole ich mir eine zweite Person, das kann eine Frau, dann ein Mann sein und der hilft mir halt. Also ich weiß nicht, warum, dass ich, ich sag immer so, warum da, also weil es gibt ja eigentlich auf Konzerten viele Frauen halt, die kommen halt, also diese konsumieren halt. Und dass da nicht so der Wunsch irgendwie so stark ist, auch so aktiv zu sein. Also ich kann es immer manchmal sagen, so mit mir mal erklären, dass ich gedacht habe, so, ich brauche nicht so eine Plattform. Also ich mache das einfach und das sollte selbstverständlich sein, weil das ist so, sage ich mal, das System, wie ich das will halt. Ne? Also dass man weiterhin so günstig, also das ist ja auch ein System im Prinzip vom AZ, weiterhin günstig so Kunst und Kultur irgendwie konsumieren kann halt. Ich sage auch immer so, ich habe keinen Bock Vollzeit zu arbeiten, deswegen sind natürlich auch günstige Strukturen für mich total wichtig. Ja. Und deswegen muss ich mich aber auch in diesen Strukturen halt engagieren. Ich weiß noch, als ich so angefangen habe, ich bin so vor 20 Jahren oder so angefangen, da habe ich angefangen, so auf Konzerte zu gehen, dass es da auch sehr viel dieses Prinzip gab, Freundin von oder sowas. Und dass ich das irgendwie auch nie verstanden habe, zum Beispiel, dass Männer oder dass die Jungs die Mädels zu wenig gepusht haben, halt. Also wie, dass sie sie mit in der Band nehmen, weil ich weiß, ich habe es oft genug mitgekriegt, dass Leute irgendwo in einer Band anfangen zu spielen, obwohl sie gar nicht das Instrument können. Und das hätten ja auch in dieser Situation auch ein Mädel machen können. Das habe ich ja mal so einen Bericht gelesen, irgendwie in irgendeiner Zeitung. Irgendwie ging es um das Thema, dass so wenig Frauen Musik machen. Ja, also die fangen oft zu spät an. Nee, eigentlich nicht, weil ja viele Frauen ja schon früh im Gitarrenunterricht sind und daheim dann irgendwie da hocken und viel mehr Akkorde können als jeder der das erste Mal im Proberaum sieht. Also ich kann immer nur so auch so früher mit Skateboard fahren oder so. Irgendwie kam es mir immer so vor, dass wir immer so alles so 2 Jahre später erst angefangen haben. Das heißt quasi, wenn als Jungs schon Olli oder sowas konnten, haben wir erst angefangen zu rollen. Und das kam mir dann, das hatte mir dann auch mal so ein Mädchen das gleiche Prinzip irgendwie erzählt, dass es bei ihr quasi mit Gitarre spielen war. Also sie hat halt mit 16 angefangen Gitarre zu spielen und die meisten Jungs in ihrem Umfeld schon so mit 13, 14. Das heißt, als die so ihre erste Band schon hatten, so die dann so mit 15 und so, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ging es halt darum, dass halt Frauen benachteiligt werden und halt irgendwie von Jungs verdrängt werden von der Bühne. Denke ich mir, Wieso? Warum war nicht verdrängt? Also wenn man eine Band hat und hat eine Frau als Schlagzeuger, ist es ja eigentlich dann schon ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schlagzeugerin, ja, ist es schon ein Alleinstellungsmerkmal. Also, ja. Also ich kann mir vorstellen, oder das war auch auf jeden Fall... Und ist eigentlich auch cool. Ja, aber ne? Es war doch definitiv, ja. Ist es auf jeden Fall so, dass man immer, auch immer noch heutzutage, also oft sieht oder denkt, dass Frauen in der Szene, die auch aktiv was machen, was Besonderes sind. Also werden die viel kritischer beäugt. Nee, glaube ich nicht, dass sie kritischer beäugt werden, sondern die werden wohlwollender beäugt. Ja, was? Weil man geht ja nicht kritisch dran, weil kritisch heißt ja, dass man sie bewertet. Und man bewertet sie nicht, sondern sagt einfach, hey, cool. Ja, aber dass man aber vielleicht sagt, ach, guck mal, die Süße, aber Schlagzeug spielen, naja, das ist ja nichts. Ja, wer sagt bei einer Band, Schlagzeug spielen kann ja nichts, also jetzt im Punkbereich, also bitte. Ja. ja, also was ich immer so feststelle ist, so Punk und Hardcore, so wird ja schon auch immer so mehr so Fashion, also so auch Mainstreaminger, also es ist auch wirklich im Mainstream angekommen. Und dass ich auch manchmal denke, so Mädels, ne, es sind so viele Mädels hier, aber Frauenbands sind halt wirklich rar gesehen. Genau, aber ich finde, das müssen ja auch nicht Frauenbands sein, sondern es reicht ja, wenn Frauen in Bands sind halt. Ja, ne? Ja. Also ich meine, ich merke oft immer so, da bin ich auch, glaube ich, dann in der Hinsicht sogar so ein bisschen zickig, dass mir so diese aufgebrezelten Szenemädchen irgendwie so ein bisschen auf den Nerv gehen und ich dann auch irgendwie nicht so offen bin, wenn die irgendwas machen wollen, weil ich immer denke so, naja, mit deinen schönen Tätowierungen kannst du dich natürlich gerne hier hinter die Theke stellen und irgendwie mit den Wimpern klimpern. Ist auch irgendwie doofes Denken, finde ich, aber ich merke so manchmal was ich mal denke, so was zeichnet halt zum Beispiel eine Frau in der Punkszene oder sowas aus, und ich denke nicht zum Beispiel über dieses Äußere, halt diesen Style halt, ne? Was so zeichnet stark. Ein Mann in der Punkszene aus? Auch. Kann man auch, ja. Also es gibt, ich denke mal, also so in meiner Welt ist es ja so, dass Punk auch, ziemlich frei sein sollte von irgendwelchem Leistungsdenken. Ja. Also man kann eine Radiosendung machen, obwohl man nichts drauf hat in der Richtung. Man kann auch eine Band starten, wenn man nichts drauf hat. Ja, ne? Genau. Ja. Man kann alles machen, man muss nichts drauf haben. Man kann auch Konzerte machen und irgendwie keine Ahnung von Abrechnungen haben, aber es klappt ja irgendwie. Ja, dann komm ich. Und dann gibt es Ärger mit mir. also man könnte eigentlich sagen, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, warum Frauen nicht irgendwie präsenter in der Punk- und Hardcore-Szene sind. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Und vielleicht. Aber es ist halt so. Und wie ich das schon gesagt habe, wie man in Konzertgruppen kommt, da nochmal ganz besonders explizit an Mädels, Frauen. Fragt einfach nach halt, ne? Und wenn die Leute Nein sagen, gibt es eigentlich keinen Grund, weil wenn Leute Interesse haben zu helfen, ich finde auch so, ist es irgendwie, ich finde, eine Konzertgruppe kann nicht groß genug sein. Ja, aber man kann ja auch mal also irgendwie jetzt mal so irgendwie sich mal zu seinem Freundeskreis oder seinen Freundinnenkreis mal so durchgehen und sich überlegen, warum die jetzt keinen Bock haben, irgendwie sich aktiver irgendwo zu beteiligen. Sondern einfach nur zu konsumieren und halt einfach nur da zu sein. Ja, aber ich meine, das machen ja auch genug Leute, machen auch genug Männer, ne? Aber, genau. Ja. Machen sie auch, aber es geht ja jetzt um Anzahl. Ja. Ja, gut, so prozentual. Also, weil ich sag ja immer, es ist ja eigentlich schon so fast so bei 50-50 angekommen. Also müssten wir auch eigentlich 50-50 sein. Ich muss sagen, das ist eine Frage, die beschäftigt mich eigentlich mal immer, weil ich auch mich gerade, wenn ich so mich mit meiner Altersgruppe vergleiche, ich bin ja auch Mitte 30 und wie gesagt, so bin, glaube ich, und warum manche das irgendwie machen und manche nicht, und ich würde es gerne herausfinden. Ich muss mich, glaube ich, nochmal mit meinen Freundinnen unterhalten, warum die eigentlich nicht bei PIA in der Konzertgruppe sind, ne? Weil wenigstens Theke machen. Genau, oder mal hier in die Sendung kommen. Oder in die Sendung kommen. Oder den Sound machen oder was auch immer. Ja. Ich habe mich halt schon fast damit abgefunden, dass halt das ganze Punk-Ding so ein Jungs-Ding ist halt, ne? Wo halt Frauen sich für andere Dinge halt interessieren. Und halt nur so eine kleine Schnittmenge an Frauen halt zufällig sich auch dafür interessieren, aber es sind halt nicht die, es sind halt immer eine Minderheit. Und es war halt schon immer eine Minderheit gewesen, die letzten 30, 40 Jahre in dem Bereich. Ich gehe da ja nicht so mit. So. Ich finde das ja schon immer, wenn man auf Konzerte ist, dass es schon so, das ist nämlich auch wieder so ein Phänomen, ne? Dass es so halb-halb ist, aber dass Männer, nicht alle natürlich und so, es gibt auch viele Männer, die nehmen da wirklich Rücksicht, aber dass Männer es irgendwie gewohnt sind, sich mehr Platz zu nehmen. halt, ne? Also es fängt ja schon, wie gesagt, so dieses Pogen vor der Bühne, wobei ich auch für Bewegung auf Konzerten bin. Mhm. Also solche Sachen. Ich sag auch immer so von T-Shirt ausziehen, das ist auch auf jeden Fall definitiv ein männliches Privileg. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die sich ein T-Shirt auf einem Konzert ausgezogen hat, sowohl auf einer Bühne, außer es war dann oft so ein Statement. Ich habe mir jetzt auch nicht so wirklich ja. das T-Shirt genau, ich rede jetzt, genau, ich ja. rede, aber das sind trotzdem, weißt du, so, das ja. ist halt dieses Problem, dass es ganz erschreckend ist, dass, sagen wir mal, bei 40 Leuten, 20 Männern, 20 Frauen ist ein Mannschaft, die ganze Frauenbande, in dem Sinne so unter Kontrolle zu halten, wie zum Beispiel, dass man sagt, wenn dieser schwitzige Typ da vorne die ganze Zeit vor der Bühne irgendwie rumwirbelt, da habe ich da keinen Bock drauf. Ja, da habe ich aber auch keinen Bock drauf, ne? Da will ich auch seine Achselhöhle auch nicht irgendwie im Gesicht also, haben. Aber das ist so mal so eine Sache, da fühlt man sich als Frau irgendwie vielleicht auch noch so ein bisschen stärker angeekelt, aber auch ein bisschen stärker hilflos, weil man auch in einer Position auch meistens, man ist halt kleiner und das und meistens wie gesagt, kommen Männer ja auch wieder dann mit starken Frauen oft schlecht zurecht. Also man kriegt dann natürlich auch dann auch ordentlich Tobak zurück. Also so, ne, dass es einfach gar nicht ernst genommen wird halt. Ne? Also dieses Bedürfnis, dass man zum Beispiel sagt, wir können hier vorne ein bisschen wild sein, aber Jung, T-Shirt an und mal ein bisschen aufpassen, weil wenn du nämlich deinen Ellenbogen irgendwie ausstreckst, dann ist der bei mir nämlich im Gesicht. Ja. Bei dir wäre er noch an der Schulter. Ja, stimmt. Halt, ne? Also diese Rücksichtsmaßnahme. Und es gibt Männer, wie gesagt, es ist erschreckend, es reichen manchmal ein oder zwei Typen auf einem Konzert, die können komplett den ganzen Raum vor der Konzertbühne in Anspruch nehmen, ohne dass die jetzt Windmühlen oder so einen Quatsch machen. Ne? Also so, das ist ja auch nochmal eine andere Sache, aber wirklich, wo man denkt so, Und es gibt auch viele Frauen, die sind da ziemlich angepisst von, ne? Dass sich Männer in der Hinsicht so viel Raum nehmen. Ja, das kann ich gut verstehen, ja. Ja, ja die pissen ja nicht nur Frauen an, sondern auch andere Männer. Ja. Ja. Also ich als Brillenträger kann ein Lied von singen. Ja. So, hier ist noch eine Frage im Chat Pogobodo zum Veganerkuchen. Gibt es eigentlich auch Veganer-Bands, also Bands, die Veganismus propagieren? Ne? Earth Crisis, aber die hören wir jetzt nicht und Vegan Reich auch nicht. Das ist alles scheiße, die sind gegen Abtreibung, das sind irgendwelche christlichen Fundamente. Sind die, ja? Ja, klar. Ja, so und der von Vegan Reich, der ist jetzt auch noch irgendwie so fundamentalistischer Moslem geworden, also nichts gegen, nichts deswegen, gegen Tiervogel. Deswegen hören wir... das nächste Lied hat auch was mit Krawalle zu tun. Nee, The Estranged. Was auch, hören wir denn? Super, 30. Januar haben die im AZ gespielt. Mhm. Und ich war letzte Woche bei unserem lieben Nils auf dem Geburtstag und da lief Love in a Molotov Cocktail und ich so, hä, ist doch von Estranged. Aber er meint, das ist von The Flies. Keine Ahnung, habe ich nicht gefunden. Wir hören jetzt die Coverversion von Estranged, eine Post-Punk-Band aus Portland, die früher mal so in Crust-Bands waren. Also, ne? Ja. Yeah. The Strange. Ja, der Pogo wurde halt im Chat noch ein paar gute Bands vorgeschlagen zum Thema vegan, nämlich die Vegan Youth, Tofu Fighters und The Meatless. Ja, finde ich sehr witzig. Tofu Fighters, gut. Ja. Wie würde deine Band heißen, wenn du eine Band hättest? Wie würde deine Band heißen, Rudi? Ach, ich habe keine Ahnung. Also da habe ich mir jetzt echt noch keine Gedanken gemacht. Außerdem hab ich das Thema Band sowieso schon längst abgehakt. Ja, ich leider auch. Ne? Deswegen durfte ja. Ich vom Prinzip auch, aber ich hätte einen Bandnamen, deswegen durfte ich den natürlich eigentlich auch nicht sagen. Mhm. Ja, ne? Warum nicht? Der dann klaut mir nachher den. Ja, aber wenn du den jetzt sagst, dann kannst du immer noch beweisen, dass du das damals hier gesagt hast. Also wenn du ihn jetzt sagst, dann ist er wie ein Patent angemeldet. Okay, genau. Ich finde, wenn ich eine Band hätte, würde ich die Spray Paint nennen. Spray Paint. Oder Spray Tan? Spray Paint? Ne, Spray Tan würde ich die nennen. So, Spray Paint war eine andere Band. Spray Tan? Ja, das ist das, wenn man ins Sonnenstudio geht und wird so mit Selbstbräuner eingesprüht. Das heißt Spray Tan? Spray Tan. Ja, ist eigentlich ganz geil, ne? Das ist auch sowas, wo ich mir mal zum Geburtstag wünsche. Nee, oder also, wenn man so an Karneval irgendwann so auftritt, also, dann geht man so hin und sagt so, Sie sind Hauttyp 1, ja, ich möchte bitte Hauttyp 8 oder sowas. Ne? Das, obwohl, nee, das könnte schon wieder so Blackface sein. Ja. Nee, dann doch nicht. Aber so, weißt du, so Sonnenstudio und so, das ist ja im Punk gar nicht so vertreten, das ist ja ultimative Trash. Ja. Ne, Sonnenstudio. Ja. Und sich einfach auch mal so, nicht nur, dass man sagt, okay, man sieht im Sommer nicht so gesund aus, man sieht mal aus, ob man frisch aus einem Wochenende aus Barcelona kommt, sondern man macht es mal so richtig volle Kanne. Punks sind ja auch irgendwie so verdeckte Gesundheitsapostel, ne? Also manchmal, da wundert man sich ja wirklich. Ne? Ja, guck mal, das Leute, ist vegan, ne? Ja, das ist oder hier meine Müsli-Sammlung da oben, ne? Als ob das gesund ist. Da ist eine Nuss drin. Und Sonnenstudios sind ja sehr krebserregend. Ne? Ja, außerdem, das Problem ist halt auch, die bleichen die Tätowierung aus. Ne? Auch noch? Ja, also der Spray-Tan. Oh, das ist wieder cool, weil dann sieht es aus. Ey, das habe ich mir damals stechen lassen, ich weiß gar nicht mehr wann. Nee, obwohl der Spray-Tan nicht, ne? Der lässt die Tätowierungen schön. Ja? Vielleicht sogar noch einen Sonnenschutz, wenn du dann immer hier mit der braunen Plörre auf der Haut rumrennst. Aber ich finde, da muss man auch die Achseln dann freilassen, ne? Wenn man immer die Arme hochhebt, dass man immer so weiße Achseln hat. Nee, man sollte das vielleicht irgendwie auch auf Konzerten irgendwie vielleicht anbieten, irgendwie, anstatt irgendwie die ganze Zeit diese Merchandise-Stände, irgendwie, dass man einfach sich mal. Mach mal so eine Spray-Tan-Dusche, ne? Genau, braucht man ja wahrscheinlich nur sowas wie so ein Dixie-Klo als Dusche und dann geht die Düsen los, ja. Ja, oder auf der Bühne halt, ne? Während der Umbaupause. Ja. Ja, dann. Da muss ich, die Leute, die halt sowieso schon das T-Shirt aus haben, die werden gleich angesprüht. Nee, denen wird doch gesagt, dass sie das T-Shirt wieder anziehen müssen. Ja, genau. Genau, das geht nicht. Ja. Ja. So, haben wir noch ein. Ja, Bodypainting ist eh sowas. Bodypainting? Ja, sowas Schlimmes. Ja, Bodypainting wirklich. Das ist so Airbrush-mäßig, ne? Mit so Einhörnern und Tigern. Ja, genau. Kannst du so einen Drachen irgendwie auf die Haut sprengen lassen. Oder auf die Motorhaube, ne? Ja. Oder so, ja. Ja, so. Hier krank, ne? Ja. Eine Band? Ja. Da habe ich eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Die hatten jetzt irgendwann gespielt. Mhm. Dann haben wir für die eine total leckere Möhren-Ingwer-Suppe gemacht. Also Ingwer als erstes Zutat wäre krass. Und dann meinte dann noch der Sänger so, aber könnt ihr die bitte ohne Zwiebeln und Knoblauch machen? Und dann haben wir so angefangen, das so zu trennen. Und irgendwann habe ich gerade so, Moment mal. Also ich bin ja auch Yogalehrerin. Ich habe doch in meiner Yogalehrerin-Ausbildung gelernt, dass wir eigentlich, ich mache es nicht, aber dass wir eigentlich keine Zwiebeln und Knoblauch essen dürfen, weil die unseren Energiehaushalt so auseinander, also weil die so anregend sind. Ne? Ja. Bin ich auch so zu ihm hin, ich so, hör mal. Warum isst du denn hier, ne? Hat das spirituelle Gründe, ne? Und ich hoffe, dass sie dem nicht die ganze Tour damit aufgezogen haben, dass er aus spirituellen Gründen keinen Knoblauch und keine Zwiebeln isst, aber es war nicht. Ich glaube, er wollte einfach nur nicht furzen während des Konzerts. Ja. Und nicht stinken. Genau, krank. Ja, ne? Hier krank. Aus Hamburg ist ja jetzt diese Deutschpunk-Sache, dass die ganzen Leute eigentlich so Hardcore-Bands haben und also hier krank sind Leute hier, die früher bei Just Went Black und dann No Weather Talks und Band Cross und so sind. Und sind so zu tätowierte Hardcore-Leute, die aber jetzt eine Deutsch-Punk-Band haben. Aber ist gut. So als Hobby. Ja. Ja, ist nicht zu verwechseln mit der Band aus Zürich, die auch krank heißt, die jetzt ein neues Album raus hat und die jetzt auch die nächste Sendung kommen werden. Jetzt, diese Band kommt aus Hamburg. Du sagst, Taten sind lauter als Worte. Du sagst, Taten sind lauter als Worte. Du sagst, Taten sind lauter als Worte. Halt dir die Ohren zu und zieh mich her! Oh, wir haben hier gerade hier einen Zuckerflash, weil wir diesen veganen Kuchen, der jetzt hier gerade frisch aus Berlin. Hier. Gestern, ja, nicht frisch, habe ich gestern gekauft schon. Hast du den hier auf dem, mit dem Teller hier direkt aus dem Auto ja. die ganze Zeit auf dem Teller transportiert? Nee, wir haben den ja geschnitten noch vorher. Ach du Scheiße. Also zuckersüß. Wahnsinn. Das ist Nougat. Ja. Irgend so eine Nussmus, krokant. Eine Schokoladencreme, hier ist irgendwie so ganz viel Erdnusskram. Mhm. Hätten wir das mal am Anfang der Sendung gemacht, da hätten wir so schnell gesprochen, dann wäre die um 30 Minuten vorbei. So wie SpongeBob. Oh, hier ist ein Haar. Ein Haar. Welche Farbe? Hundehaar, schätze ich mal. Ja, Katzenhaar. Katzenhaar, ja. Vor allem bei Leuten, die haben ganz viel Katzen. Ja. Also nicht ganz viel, aber Katzen, die ganz viel Haare verlieren. Eine reicht. Mhm. Ach du Scheiße, ist das lecker. Ja. So. Sendung ist gleich vorbei. Jetzt war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn heute nicht der 19.11. war, dann handelt sich mal eine Wiederholung. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ja. Und Katzenhaare essen ist vegan, lieber Pogo Bodo. Ja. So, jetzt hören wir noch irgendwas Schönes. Wir hören nochmal die Band Köter. Das ist nämlich so eine Kölner Hausband. Genau. Die machen Hausmusik. Genau. Ja. Nee, Köter auch, die meisten Leute bei Köter auch sehr nett, sehr viel in so die. Die machen auch Konzerte. Genau, die helfen gerne, ja. Die machen Sachen und so. Und deshalb werden sie ja auch gespielt. Genau. Aus keinem anderen Grund. Köter. Ja, nagelneues Album. Das Lied habt ihr alle noch nie gehört. Release ist, glaube ich, zu Heim. Ja. Wann ist das denn? Der ist irgendwann auch. Nächstes Jahr, glaube ich. Entweder 6. Januar oder 6. Dezember. Ja, tschüss. Tschö. Klima der Angst heißt das Lied.